Ja, hi und herzlich willkommen zur 9. Ausgabe meines Reiseberichts hier aus Langenels. Gestern habe ich ein Päuschen eingelegt mit Berichten, weil es echt nichts Besonderes, Nennenswertes gab. Das gab es auch heute eigentlich auch nicht. Trotzdem wollte ich kurz was von mir hören lassen. Ja, es passiert spät, aber jetzt passiert es immerhin, dass ich es tatsächlich schaffe, runterzufahren und mal nix zu machen. Also wirklich mich mit sinnfreien Dingen beschäftige, wenn das man überhaupt Beschäftigung nennen kann. Also bisschen spazieren gehen, in der Sonne sitzen. Die gab's nämlich hier heute auch wieder. Also echt nichts Spektakuläres tun. Gestern war das im Wesentlichen so, dass ich echt nur irgendwo rumgesessen habe, in die Gegend geguckt oder, wenn es hochkam, mal ein bisschen was auf Twitter geschrieben habe. So der Uli via Direct Message zum einen Austausch zum Thema Mobilfunknetze. Das war auch, glaube ich, schon das Anspruchsvollste an den Tag, inklusive der Internetrecherche in Anführungsstrichen, die ich dazu gemacht habe. Nee, und ansonsten war es echt richtig schön nichts tun. Heute genauso. Okay, bisschen Gitarre spielen und so, das mache ich ja hier sowieso und das ist jetzt auch kein großer Angang für mich und zu den Zeiten, wo wir uns hier eben kurz vor den Mahlzeiten zu einer gemeinsamen Kurzandacht versammeln, da ein bisschen was beitragen. Das ist ja alles kein großer Akt, ne? Aber ansonsten wirklich schön ruhig machen und keine Action vermissen. Das das ist so auf dem Programm gewesen in den letzten, wenn man so will, 48 Stunden. Und das ist auch gut so. Ehrlich, das ist auch gut so. Mir ist zwar jetzt schon ein bisschen bange vor dem nächsten Montag, wo das wieder mit Arbeiten losgeht. Aber nur gut. Das gehört ja auch irgendwie dazu. Highlight dieses Tages heute war ganz eindeutig ein fantastisches Abendessen. Wir haben nämlich mit 9 Personen hier Käsefondue gemacht. Das ist das erste Käsefondue, nicht in diesem Jahr. Das muss ich vorwegschicken. So. Anja und ich hatten ganz gut Käsefondue im letzten Jahr eingekauft, so dass das bis, ich meine, fast Februar gereicht hat, wenn ich das richtig erinnere. Jo, genau, aber seitdem meine lange Durststrecke in Anführungsstrichen und von daher war das so toll, ein heute Käsefondue hier zu essen. Das ist übrigens, ich weiß nicht, wer sich erinnert, wir hatten ja einen Gast aus der Schweiz hier, die weiß ich gar nicht, also wurscht, also die U Punkt genau, und die Liebe hat uns Käsefondue hier gelassen, original aus der Schweiz, hier nach Deutschland importiert. Und ja, das haben wir heute ganz gemütlich mit den dazugehörenden Getränken hier verspeist. Das war prima und ich habe mal wieder die Vorteile eines Gasherdes kennengelernt, denn das ging da richtig gut drauf warm zu machen. Und ja, doch, das war eine runde Sache heute Abend. Ich bin noch ganz beeindruckt davon, Und die längeren Pausen, die kommen dazwischen schon mal, weil ich gehen muss, denn ich bin total kaputt und weiß nicht so richtig, wovon jetzt genau. Wahrscheinlich vom stressigen, anstrengenden Käsefondue essen oder dem dazugehörigen Getränk. Eins von beiden wird das sein. Ja. Ach, das war auf jeden Fall, das war schön. Ja, jetzt die einzige schwierige Hürde ist jetzt heute noch in mein Bett zu rollen. Und genau, ich habe das Gefühl, dass ich heute Abend irgendwie 10 Kilo mehr wiege wie sonst. Ist auch egal. Wird sich zeigen. Auch ob ich heute Nacht schlafen kann, wird sich auch zeigen. Ansonsten bin ich halt wach, dann schreibe ich was mit dem Klaus. Du bist ja dann auch schon mal zugegen. Wobei ich das dann immer kaum schaffe, nachts um 3 die Tasten zu treffen. Von daher ist das mit deiner automatischen Nachricht, ich weiß gar nicht, läuft die noch? Ja, ne? Nee, oder läuft die nicht mehr? Also wurscht, also das ist auf jeden Fall auch ein Plan. Gut, werden wir sehen. Jo. Holla, Entschuldigung. Ja, echt kaputt. Genau, morgen beginnt dann mein letzter Tag hier im Haus Lebensquell. Werde ich dann mit Sicherheit und ganz bestimmt morgen was zu erzählen. Ich habe ein ganz klein bisschen was geplant für morgen, denn es ist so, der größte Teil der Belegschaft hier besteht derzeit aus Frauen. Und die nehmen morgen an einem Frauenfrühstück teil. Also eine Veranstaltung, wo Frauen frühstücken und nicht, wo man Frauen frühstückt. Ja, das ist irgendwie Frühstück und Vortrag und so. Ich kenne solche Veranstaltungen sogar ziemlich gut, weil ich habe mal auf einem Frauenfrühstück, oder war das ein Frauenabendessen? Kann ich jetzt meine Anja nicht fragen, die ist nämlich nicht zugegen. Die weiß sowas immer. Auf jeden Fall habe ich da mal Musik gemacht. So quasi allein unter Frauen. Ich meine, okay, als Pflegekraft kennt man diesen Zustand ja eh. So, und genau, lange Rede, kurzer Sinn. Deswegen habe ich für mich ein Alternativprogramm geplant. Und da erzähle ich dann morgen ein wenig drüber. Wer durfte das heute zu erzählen, dann habe ich morgen wieder nichts auf der Pfanne. Genau. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt schon nach 7 Minuten 59 Sekunden und wünsche euch einen schönen restlichen guten Abend, gute Nacht, guten Morgen oder guten Tag, wann immer ihr das hört. Und sage bis denne.